Eine eigene Geschichte aus reiner Gegenwart zur Kritik des poststrukturalistischen Subjekts aus feministischer Perspektive. Die poststrukturalistische Theorie steht im Verdacht, das bürgerliche Subjekt abschaffen zu wollen. Ende der Erzählungen, Dekonstruktion der Ursprünge und Tod des Subjekts lauten die bekannten Schlagwörter. Michel Foucault kam es darauf an, die idealistische Gleichung von Subjekt und Freiheit aufzulösen, die Souveränität des Subjekts zu dekonstruieren. Für die Subjektkritik des Poststrukturalismus spricht oft die Reaktion seiner Gegnerinnen, die über Freiheit sprechen und dabei jene Abstrakte meinen, die da irgendwo unveräußerlich über den Menschen hängt, die nach dieser Idee schnappen, ohne dass sie je hoch genug springen könnten, um sie zu erwischen. Oder wie es bei einer deutschen akademischen Konferenz irgendwann in den 90er Jahren mal hieß, das Subjekt zu streichen hieße den Menschen als Person mit seiner ihm zugehörigen Würde, seiner Freiheit und sozialen Verantwortlichkeit zu streichen. Der Vortrag fragt nach der Genese des Subjekts im poststrukturalistischen Denken am Beispiel von Foucault und Judith Butler. Was mich dabei interessiert, ist der Erfahrungsgehalt dieses Denkens, wie das der Literaturwissenschaftler Peter Bürger einmal ausgedrückt hat. Oder anders, die Frage danach, welchem gesellschaftlichen Bedürfnis es entspricht. Für den Feminismus, denke ich, besteht die Attraktivität des poststrukturalistischen Denkens genau in dessen Infragestellung von Wahrheit, Subjekt und Einheit. Die patriarchale Souveränität des strahlenden Subjekts als voraussetzungsreich auf Kosten der Frauen konstituiert anzugreifen, ist ein ganz zentrales Moment feministischer Gesellschaftskritik und darin trifft sie sich bei allen Differenzen mit einem dem Poststrukturalismus motivierenden Impuls. Dieses Zusammentreffen wahrzunehmen, verbietet meiner Ansicht nach eine Kritik am poststrukturalistischen Denken, die in Reaktion darauf ihrerseits bloß auf Wahrheit, Subjekt und Einheit pocht. Das zeigt schon, so wie die Einladung zu dem Vortrag, denke ich, dass ich mich im Streit um das Subjekt zwischen Poststrukturalisten und Aufklärungsvertretern auf keine Seite stelle. Ich werde keine umfassende Bewertung poststrukturalistischer Theorie abgeben, das kann ich hier sowieso nicht leisten, und auch obwohl ich so allgemein hier vom Poststrukturalismus spreche, aber ich will sozusagen so ein Erschlagen mit Vollständigkeit vermeiden, das, glaube ich, auch jeden politischen Gedanken unmöglich machen würde. Was ich stattdessen tue, ist, ich erzähle eine Art Geschichte und Hinleitung zum Poststrukturalismus, aber ich konzentriere mich dabei auf jene Eigenschaften, die in meiner Ansicht nach interessant für die feministische Kritik gemacht haben. Wenn ich feministische Kritik sage, dann muss ich gleich eine Einschränkung vorwegschicken. Ich spreche nur über Judith Butlers Arbeit, aber auch das nicht im Sinne einer Werkschau, sondern kursorisch, fragmentarisch. Butlers eigene theoretische Bezüge sind wesentlich vielfältiger, als ich sie hier darstellen kann. Aber ich hoffe, dass die Gedankenbewegung, die der Vortrag macht, diese Einschränkungen schließlich entschuldigt. Die Arbeiten von Foucault und Butler sind seit den 1990er Jahren breit rezipiert worden, so sehr, dass ihr Erfolg erklärungsbedürftig ist. Ihr Reiz besteht darin, das möchte ich entlang ihres Subjektbegriffs zeigen, Kritik und Affirmation zugleich zu sein. Ich werde im Vortrag den Vorschlag machen, die poststrukturalistische Kritik, die gleichzeitige Auflehnung und Anpassung, nicht etwa als Verrat an der Aufklärung zu betrachten, sondern ich möchte auf ihre Ähnlichkeit mit dem aufklärerischen Subjekt hinweisen. Diese Kritik ist sozusagen ihrerseits aufklärerisch, unter postfaschistischen Bedingungen, allerdings ohne Bewusstsein von diesen Bedingungen. Das ist das Programm, ungefähr eine Stunde. Zu Beginn möchte ich die Konstellation von Subjekt und Abspaltung im aufklärerischen Denken in Erinnerung rufen, die mit der Entdeckung des Subjekts beginnt, was im 18. Jahrhundert gleichzeitig die Entdeckung der Freiheit des Menschen war. Der aufklärerische Geist richtet sich beherrschend auf Natur, fand mit Kant in der Natur jenes Gesetz vor, das auch sein Denken bestimmt und erst zu denken macht. Damit wurde das revolutionär neue Verhältnis des Bürgers zur Welt und zu sich selbst ausgesprochen. Das bürgerliche Subjekt erfuhr sich durch seine individuelle Besonderheit hindurch als Repräsentant des Allgemeinen. Als radikal neue Qualität hat Hegel dieses Neue gefeiert, als Sonnenaufgang. Der Mensch stellt sich auf den Kopf, auf den Gedanken, gegen den Glauben an Autorität ist die Herrschaft des Subjekts durch sich selbst gesetzt worden. Die Herrschaft des Subjekts über sich selbst, das bedeutet die Konstituierung des Subjekts überhaupt, heißt, dass alle Autorität nur durch das Denken gelten kann, das Denken sich also selbstbestimmt. Die Selbstbestimmung meint nicht nur Selbstdisziplin, sondern sie meint auch Freiheit im emphatischen Sinne. Auf der Ebene der einzelnen Individuen heißt die Eigenschaft, sich selbst bestimmen zu können, der Wille. Selbstbestimmt, autonom, frei ist nur, wer Willen hat und unter Beweis stellt. Als dynamisiertes Denkgesetz bezeichnet Wille mit Kant, Zitat, das Vermögen, sich der Vorstellung gewisser Gesetze gemäß selbst zum Handeln zu bestimmen. Gerade aufgrund dieser Selbstbezüglichkeit steht die Möglichkeit des Willens grundsätzlich allen offen. Das Subjekt hat seinen Grund nur in sich, nicht in einer Herkunft, nicht in einem Stand, nicht in einer Religion und in keinem Geschlecht. Bekanntlich war aber das Vermögen, sich der Vorstellung gewisser Gesetze gemäß selbst zum Handeln zu bestimmen, exakt jene Eigenschaft, die den Frauen abgesprochen wurde. Das Kennzeichen des Weiblichen war Fremdbestimmung, Heteronomie. Unbeeindruckt von diesem Widerspruch zu den allgemeinen Prinzipien postulierte Kant, dass während der Mann für sich die Frau sei, die Frau sich zum Gegenstande des Geschmacks für andere mache. Und brachte damit die paradoxe Aufforderung des Aktiv-Passiv-Machen, die das weibliche Subjekt auszeichnet, auf den Punkt. In der pädagogischen Schrift, in pädagogischen Schriften des 18. Jahrhunderts und insbesondere in einer, die heute noch in der Pädagogik gelesen werden, dem Emile von Rousseau, da lernt der männliche Zögling Emile das Naturgesetz kennen, um mit seiner Hilfe einem durch den Erzieher geschaffenen Mangel zu entkommen. Er lernt, weil er die Nützlichkeit des Gelernten für sich entdeckt und anwendet. Die Handlungsfähigkeit des Mädchens, also die weibliche Figur in diesem Emile heißt Sophie, die Handlungsfähigkeit der Sophie wird nicht wie beim Knaben über die Entdeckung der Nützlichkeit des Naturgesetzes gefördert, über das Tun, sondern an ihre Stelle tritt die List, die Fähigkeit, andere Menschen für sich selbst in Bewegung zu setzen. Ihr Medium ist die Sprache, ihr Ziel ist nicht zu argumentieren, sondern zu gefallen. Rousseau sagte, so darf man das Geplauder der Mädchen nicht wie das der Knaben mit der gestrengen Frage, wozu ist das Nutze, eindämmen, sondern mit jener anderen, die nicht weniger schwer zu beantworten ist, was für einen Eindruck soll das machen? Also das Moment der Selbstbestimmung verkehrt sich in seiner weiblichen Version in ein Paradox. Durchaus vom Programm der Aufklärung erfasst, sollten Frauen zwar lernen, aber nicht anwenden, klug sein, aber nicht wissen, sehen, aber nicht handeln. Ein verstümmeltes Subjekt. Der Bezug des bürgerlichen Mannes auf die Natur ist auch nicht frei von Verwerfungen. Die Befähigung zur Herrschaft über das Objekt ist ein schmerzhafter Prozess. In Hegels Vorlesung über die Geschichte der Philosophie heißt es zur Einheit, das Fassende ist ich, was ich berühre, muss sich einzwängen lassen in diese Form der Einheit. Weil wir in der Natur seit Kant nur erkennen, was wir in sie hineinlegen, machen wir uns ihr gleich. Was das Subjekt dem Objekt antut, tut es sich selbst an. Das so entstehende zur Moral, zur Freiheit und zur Gleichheit fähige Subjekt ist beschädigt. Hegel hatte das gesehen und dafür kritische Formulierungen gefunden. Zum Beispiel diese. Die Gleichheit mit allen ist daher nicht jene Gleichheit des Rechts, nicht jenes unmittelbare Anerkanntsein und Gelten des Selbstbewusstseins darum, weil es ist, sondern dass es gelte, ist durch die entfremdende Vermittlung, sich dem Allgemeinen gemäß gemacht zu haben. Um Subjekt zu werden, muss man sich dem gemäß machen, was man beherrscht. Die Subjektform ist allgemein und exklusiv zugleich, und zwar so, dass sich alle dem Allgemeinen gemäß zu machen haben, aber nur diejenigen mit dem Vermögen zur Selbstbestimmung den Trostpreis dafür einstreichen. Diese Konstellation ist, denke ich, im Allgemeinen bekannt. Sie ist ein klassisches Thema der Subjektkritik, zumal der feministischen, die weiß, dass das vernünftige, gute, freie Subjekt Voraussetzungen kennt fürs Gemäßmachen, die es vergessen machen muss, um sich erhalten zu können. Es tat das von Beginn an auf Kosten der Frauen, die zwar ebenfalls vom aufklärerischen Programm des Selberdenkens erfasst waren, denen aber unter der Drohung gesellschaftlicher Ächtung untersagt war, vom vernünftigen Resonieren zum gesellschaftlichen Handeln voranzuschreiten. Ihre Vernunft war in Kants Worten schön, das heißt passiv. Sie schafft und erhält sich nicht selbst, weswegen sie nicht vom Geist bestimmt war, sondern von Natur. Die Einheit des weiblichen Subjekts hatte nicht die Herrschaft über ein Objekt zur Konsequenz. Naturbeherrschung als Handlung sollte dem Mann vorbehalten bleiben. Also diese hier skizzierte Subjektform, die Herrschaft über ein Objekt bedeutet, das kann man sozusagen so logisch-analytisch beschreiben, wie ich das gerade versucht habe. Man kann es aber auch historisch tun. Sie kennt eine Geschichte, über die ich nun sprechen möchte. Der bürgerliche Mann, man kann sagen, wer Subjekt wurde, war Mann, nahm am Beginn der bürgerlichen Gesellschaft nach Jahrhunderten der Knechtschaft, so geht ja die Selbstwahrnehmung der Aufklärung, sein Schicksal in die eigene Hand, bestimmt sich selbst, erkennt in der Natur sein eigenes Gesetz, erfährt sich als handelnd im Zentrum des Geschehens. 100 Jahre später, am Ende des 19. Jahrhunderts, ist dieses Gefühl der Bürger im Schwinden begriffen. Das Vermögen, sich der Vorstellung gewisser Gesetze gemäß zum Handeln zu bestimmen, verwandelt sich in das Gefühl, ausgeliefert zu sein. Mit dem Aufkommen des Imperialismus, des Zeitalters der großen Kartelle, verschwindet die Macht des einstigen bürgerlichen Einzelunternehmers in dem Maße, in dem die Größe und die Macht des Staates wächst. Der einstige Herr seiner selbst fühlt sich, durch die Dialektik der Aufklärung hindurchgegangen, kann man sagen, plötzlich fremdbestimmt. Nietzsche diagnostizierte das Ende der bürgerlichen Utopie und der Moral, die Verwandlung der Menschen von Individuen in lebendige Maschinen, in eine Herde, die nicht mehr vom Recht, sondern vom Gesetz des Stärkeren regiert werden soll. Die Gesetze, gemäß deren man sich selbst zum Handeln bestimmt, sozusagen verlieren ihren allgemeinen Charakter. Sein und Sollen treten auseinander. Max Weber beschrieb die Bürokratisierung der kapitalistischen Ökonomie und die Welt als eine von restlos berechenbaren Tatsachen und Kausalrelationen, in der das gesellschaftliche Verhältnis nicht vernünftig vermittelt ist, sondern auf Machtkampf basiert. Ihren Höhepunkt erfährt dieser Eindruck auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs. Ich greife vor und ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass wir sind hier zwar noch sehr weit vom historischen Ort des Poststrukturalismus entfernt, aber wenn man einen Blick darauf wirft, an und mit wem die poststrukturalistische Theorie ihrerseits arbeitet, dass man dann die Namen jener Zeit entdeckt, die Foucault die Krise der Repräsentation genannt hat. Peter Bürger beobachtete, Zitat, die poststrukturalistische Theoriebühne ist vorwiegend mit klassischen Modernisten besetzt. Flaubert, Proust, Bataille bei Roland Barthes, Nietzsche, Heidegger, Mallarmé und Artaud bei Derrida, Nietzsche, Magritte und Bataille bei Foucault und so weiter. Klassische Modernisten meint hier Protagonisten einer Zeit, die in ästhetischen Theorien Moderne genannt wird. Also ungefähr Jahrhundertwende bis zum ersten Viertel des 20. Jahrhunderts. Das heißt, der Poststrukturalismus geht aus von der Reflexion auf die Handlungsunfähigkeit und Ohnmacht des bürgerlichen Subjekts, sein Ausgeliefertsein. Er geht aus, wie Peter Bürger gezeigt hat, von der Verarbeitung der Erfahrung des Ersten Weltkriegs, in dem erstmals in der Geschichte Krieg total geworden ist, alle Produktionsmittel darauf hingerichtet wurden, massenhaft zu töten. In seinem Buch Ursprung des postmodernen Denkens demonstrierte Peter Bürger die neue Bedeutung des Todes im Denken der 1920er und 1930er Jahre und erwähnt in diesem Zusammenhang zum Beispiel Maurice Blanchot, der wie so viele Hegels Negation der Negation mit dem wirklichen Töten in Zusammenhang brachte. Also ich lese euch ein Zitat von Blanchot vor. Und doch, wenn ich diese Frau sage, ist in meiner Sprache der wirkliche Tod angekündigt und schon gegenwärtig. Meine Sprache tötet niemanden. Aber wenn diese Frau nicht wirklich sterben könnte, wenn sie nicht in jedem Augenblick ihres Lebens vom Tode bedroht, mit diesem durch eine wesenhafte Verbindung verbunden und vereint wäre, könnte ich nicht jene ideelle Negation vollziehen, jenen aufgeschobenen Mord, der meine Sprache ist. Was Blanchot hier macht, ist eine Interpretation einer Passage aus der Phänomenologie des Geistes, also Hegels Phänomenologie, in der Hegel von der Macht des Negativen gesprochen hat, der todbringenden Energie des Denkens. Also das Zitat, was ich vorher gebracht habe, das gibt vielleicht einen Hinweis, was damit gemeint sein könnte. Das Zitat, das Fassende ist ich, was ich berühre, muss sich einzwängen lassen in diese Form der Einheit. Die Leistung des erkennenden Denkens besteht im Akt des Trennens. Der Begriff negiert die Sache, die im Begriff aufgehoben wird. Zur Beschreibung dieses Vorgangs hat Hegel Metaphern der Gewalt verwendet. Man könnte sagen, dass er, indem er sozusagen etwas wusste von der Gewaltförmigkeit der Erkenntnisproduktion, dass er etwas von den nicht vernünftigen Voraussetzungen der Vernunft erfasst hat. Der Unterschied jetzt zu seinen Interpreten in den 1930er Jahren besteht darin, dass er Hegel Produktives bezeichnet hat und nicht von destruktiver Auslöschung sprach. Sich dem Allgemeinen gemäß gemacht zu haben, hat mal bedeutet, vernünftige Subjektivität auszubilden, nicht von der Kriegsmaschine überrollt zu werden. In den Vorlesungen über Hegel von Alexandre Kojève, die dieser 33 bis 39 in Paris gehalten hat und die sehr wichtig waren, weil dort sehr viele, sozusagen alles von intellektuellem Rang und Namen versammelt war. In diesen Vorlesungen, die Hegel-Lesart des 20. Jahrhunderts geprägt haben, wurde aus Hegels Negativität gegenüber der Substanz die Negativität des erkennenden Subjekts. Hegel schrieb Negation und Kojève hat gelesen Auslöschung. Hat bei Hegel das vernünftige und dadurch freie Subjekt die Dinge negiert, um sie zu beherrschen, soll das unfreie Subjekt bei Kojève stets seiner Auslöschung gewahr sein. Blanchot, der diese ideelle Negation mit Mord in Verbindung brachte, wie das in dem Zitat hieß, befand sich damit durchaus in der Linie der Hegel-Lesart von Kojève. Also ihr bekommt langsam einen Eindruck, was Tod des Subjekts heißen könnte. Der Schock des Ersten Weltkriegs, der bei Karl Kraus die letzten Tage der Menschheit sind, hat die Berufung auf das Subjekt der Aufklärung unmöglich gemacht. Theoretisch und künstlerisch ist auf diese Erfahrung reagiert worden, wie Kojève's Uminterpretation von Hegels Philosophie zeigt. Diese Zeit des Niedergangs des männlichen Subjekts fällt nun mit den Erfolgen der ersten Frauenbewegung zusammen, der Zulassung der Frauen zu den Universitäten und am Ende des Ersten Weltkriegs der Erringung des Frauenstimmrechts. Es ist, als ob die Ohnmacht des bürgerlichen Subjekts den Frauen eine Tür geöffnet hat, und man könnte sagen, dass die Angleichung nicht durch einen Gewinn der Frauen entstanden ist, sondern durch einen Verlust der Männer. Tatsächlich sind die beiden Weltkriege von Feministinnen auch als eine Art Emanzipationsschub von Frauen beschrieben worden, die aufgrund der Kriegssituation plötzlich massenhaft berufstätig wurden oder die Erfahrung gemacht haben, ihre Familien alleine und selbstständig ernähren zu können. Der Preis für diesen Zugewinn an Rechten und Möglichkeiten war eine neue Misogynie. Für die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg denke man zum Beispiel an die Auslassungen eines Otto Weiningers über Geschlecht und Charakter. Und man kann auch an anderen Schriftstellern sehen, dass der Tod des Subjekts für sein Anderes, die als weiblich Identifizierten, ganz zwiespältige Folgen hatte. Also dieses Blanchot-Zitat, das ich vorgelesen habe, das ist von ein bisschen später, von 1947, aber auffällig ist das gewählte Beispiel. Es ist eine Frau, die Blanchot bezeichnet, deren Tote als Folge seiner Sprache antizipiert. Diese Art von Literatur kommentierte Bürger folgendermaßen. Die Frau gibt das Leben, aber sie gibt auch das Leben des Wortes, das wir Literatur nennen. Das tut sie aber nur als Tote. Der tiefste Grund der Literatur ist ein Opferritual, in dem die Frau die Geopferte ist. Das Beispiel Blanchot, also das habe ich hier zitiert, weil es zwei Sachen illustriert. Einmal dieses Neudenken des Todes und dann die damit verbundenen Konsequenzen für die neue Weiblichkeit. Trotz der rechtlichen Verbesserung der Situation der Frauen oder vielleicht sogar wegen ihr, kann das angesichts seiner Ohnmacht wild um sich schlagende Subjekt nicht darauf verzichten, erneute Handlungsfähigkeit an der Weiblichkeit zu begründen. Das Subjekt hat sich seinem Sterben nämlich nicht ergeben und still und leise abgedankt. Ganz im Gegenteil. Auf die Integration in den Menschenapparat Staat, die verwaltete Welt, folgte Heideggers Appell zum Selbstopfer. Als frei und handlungsfähig beweise sich, wer bereit ist, für Volk und Vaterland in den Tod zu gehen, aufzugehen, in der eigenen Rasse zu leben, qua Rassenzugehörigkeit. Der Ausweg zur Rückgewinnung der Handlungsfähigkeit, die Verleugnung des Subjekts, um es zu ermächtigen, ist also nur von einer Seite her betrachtet ein Verschwinden, ein Tod. Der Tod des Subjekts war gleichzeitig seine Wiederauferstehung in neuem Gewand. Der Aufruf zur aktiven Unterwerfung, zur Selbstopferung, zum Vorlauf, also zum Leben als Vorlauf zum Tode, wie das in Sein und Zeit heißt von Heidegger, der ließ auch das Geschlechterverhältnis bzw. die Imaginationen des Weiblichen nicht unberührt. Die imaginierte Frau ist nicht mehr Gegenstand des Geschmacks für jedermann, sondern tot. Vielleicht eine Nebenbemerkung. Ohnmachtsgefühle sind die Kehrseite von Omnipotenzfantasien, hat Robert Bösch in einem Aufsatz über Lacan geschrieben. Dieser Wunsch, das Subjekt mächtig sein zu lassen, dieses jetzt erst recht im Stadium seines Niedergangs, hat auch mit einer anderen Niederlage zu tun. Nachdem im Ersten Weltkrieg die Arbeiterklassen aller Länder bis auf eine nicht sozialistische Revolution gemacht haben, sondern Vaterlandsverteidigung, lag diese Option nicht mehr auf der Hand, beziehungsweise wandten sich all jene, die diese Option fürchteten, der Subjektrettung in Gestalt seiner Erweiterung zum schließlich rassisch begriffenen Kollektiv zu. Und hier sind wir an der entscheidenden Stelle. Die Poststrukturalisten, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben haben, konnten beim besten Willen kein aufklärerisches Subjekt mehr vorfinden. Sie hatten es im Gegenteil mit einem zu tun, das die Resultate von Faschismus und Nationalsozialismus verinnerlicht hat. Man kann das an Foucault sehen, der seine Schul- und Studienzeit 1930 begann und 1951 abschloss. Im ersten Band von Sexualität und Wahrheit in der Wille zum Wissen schrieb er über sein Material, also worüber denkt er nach. Die Analyse der Vererbung, schrieb er, rückte den Sex in die Position einer biologischen Verantwortlichkeit für das Menschengeschlecht. Der Sex konnte nicht nur von spezifischen Krankheiten befallen werden, sondern er konnte auch, wenn man ihn nicht kontrollierte, Krankheiten übertragen oder für die künftigen Generationen erzeugen. Er schien somit am Ursprung eines pathologischen Kapitals für die Gattung zu stehen. Also Foucault schrieb nicht über Sexualität im Sinne einer Geschichte von sexuellen Verhaltensweisen, sondern er schreibt über etwas, was er nennt den Komplex Perversion, Vererbung, Entartung. Er schreibt über eine enorme Ausweitung des Sexuellen. Also er sieht das und möchte darüber schreiben. Er reagierte damit, hat Justin Mandel mal kommentiert, auf eine historische Situation, in der offen libidinöse Bindungen auch dort zu finden sind, wo sie den engen Begriff nach nichts zu suchen haben. In der Liebe zu Volk, Führer und Vaterland, genauso wie in der Werbung für Zigaretten und Autos. Also so kommt Foucault auf die eigentlich ziemlich naheliegende Idee, dass der Sex nicht nur etwas ist, das von der Macht unterdrückt wird, sondern sie seinerseits hervorbringt. Die Macht wird produktiv und weitet sich aus. Und ich glaube auch, dass an dieser Stelle man sagen könnte, dass der Körper als politisches Feld entsteht. Foucault sieht sich demnach einem Subjekt gegenüber, das nicht mehr auf dem Kopf steht, sondern, nachdem es sich geweigert hat, sich auf die Füße zu stellen, das Programm verkündet, sich seinen Schädel blutig schlagen zu lassen, um die Kopfschmerzen zu vertreiben, und anschließend diese Tätigkeit in Eigenregie als lustvolle übernimmt. Das ist gut, ne? Hatte sich, also der Punkt ist dieser Kontrast, ne? Hatte sich zu Beginn seiner Herrschaft das Subjekt als Selbstreflexives bestimmt, als Ich im individuierenden Allgemeinen, wird hier das Körper-Ich als allgemeines Gesetz, so hat es Justin Mandel mal beschrieben, vom alten bürgerlichen Subjekt, das den Sonnenaufgang seiner Herrschaft gefeiert hat, das sein Gesetz in der Natur wiedererkannte, nachdem sich die Objekte richteten, von diesem ist nur noch ein Aspekt übrig, sich dem Allgemeinen gemäß gemacht zu haben, die Selbstdisziplin. Und es ist auch so, dass Subjekt bei Foucault wesentlich etwas Unterworfenes ist. Also er sagt, er hat immer so Formulierungen, wo er sagt, diese und jene Bedeutung des Subjekts und so weiter, die einen unterwirft und zu jemandes Subjekt macht. Bei Kant hatte noch das Subjekt sein Objekt unterworfen und dadurch sich das eigene Gesetz gegeben. Das Subjekt gewann vernünftige Erkenntnis vom Objekt. Und das ist ein zweiter Punkt, der ganz wichtig ist, glaube ich, zum Verständnis von Foucault, weil er sagt, also nicht er sagt, man muss, wenn man sich vor Augen führt, was Rassenbiologie war, nämlich alles andere als vernünftige Erkenntnis von einem Objekt, sondern Erkenntnis, wie das Foucault formuliert hat, um sterben zu machen oder leben zu lassen, dann wird vielleicht deutlich, welche historischen Erfahrungen dazu getrieben haben, die klassischen Kategorien der Erkenntnistheorie zu verlassen. Also gegenüber diesem heroisch-völkischen Realismus, gegenüber dem Faschismus, gegenüber der Biopolitik, wie das bei Foucault heißt, bei dieser Komplex Vererbung, Perversion, Entartung, über den er schreiben möchte, gegenüber dem will er sich absetzen. Wahrheit muss immer Wahrheit von etwas sein. Wenn dieses Etwas aber aus Wahn besteht, hat Justin Mandel mal ausgeführt, dann gibt es keine Wahrheit mehr, sondern, wie die Konsequenz auch aus der negativen Dialektik lautete, nur Unwahrheit. Adorno hatte diese aufklärerischen Kategorien negativ gewendet und Foucault hat versucht, auf eine andere Weise sozusagen diesem mörderisch gewordenen Subjekt zu entkommen. Er hat postuliert, dass das Wissen zwar nicht ein Wissen ganz ohne Subjekte ist, aber kein Wissen eines Erkenntnissubjekts und damit auch kein Wissen von einem gegebenen Objekt. Also damit verweigerte er der Rassenbiologie die Anerkennung als Erkenntnisweise, womit Subjekt und Objekt in ihren gewohnten Formen stürzen. Das Subjekt wird zum unterworfenen Souverän, ein betrachteter Betrachter. Also ich will sagen, dass sein Projekt kritisch motiviert ist. Er möchte, erklärt er in Was ist Kritik, die Dinge stets so denken, dass ihr Verschwinden denkbar wird. Auch dazu ist es nötig, die klassischen Formen des Denkens zurückzuweisen. Bei der Genealogie, wie er sein Vorgehen nannte, geht es darum, im Gegensatz zur Zurückführung einer vielfältigen Nachkommenschaft auf eine einzige gewichtige Ursache, die Erscheinungsbedingungen von etwas, ich kürze das ab, als Effekt erscheinen zu lassen. Ein Effekt ist eine Wirkung ohne Ursache. Ich glaube, das hat einmal Adorno von Via Richard Wagner zitiert. Ein Effekt ist eine Wirkung ohne Ursache. Ein Effekt macht Hoffnung, weil, wie Monday das mal gesagt hat, wenn der Schrecken keine Ursache hat und flüchtig ist, dann wird er schon vergehen. So erklärt sich, dass bei Foucault totale Macht und permanente Möglichkeiten nebeneinander stehen. Wenn das Wissen keine Erkenntnis eines Erkenntnissubjekts mehr ist, welches das Erkenntnisobjekt bestimmt hat, sondern bloß ein Effekt der Macht, dann wird aus dem Subjekt eine Art Transmitter. Es weiß nicht, was es tut, seine Handlungen sind nicht seine. Also das ist eine Zurückweisung des Subjekts in seiner aufklärerischen Form. Und diese Art der Zurückweisung des Subjekts ist vielversprechend für den Feminismus, der sowieso immer gesagt hat, dass der Bezug des Subjekts auf sein Objekt patriarchal ist und auch erkannt hat, dass die Subjektform exklusiv ist. Gesellschaftstheorien, die die Subjektform nicht propagieren, bieten eine Möglichkeit, den weiblichen Ausschluss davon zu thematisieren. Und ich glaube, dem kommt auch Foucaults Stil entgegen. Also wenn man das liest, dieser Stil war prägend für viele und er ist bemüht, Abstand zu nehmen von dem sich behauptenden Subjekt, ne? Und das ist ziemlich spielerisch, dieser Stil. Das hat was Assoziatives, was Literarisches. Es ist eine Zurückweisung von logisch-deduktivem Vorgehen. Und das scheint jenen feministischen Positionen entgegenzukommen, die damit kämpfen, dass die Frauen in den Allgemeinbegriffen der klassischen Philosophie sowieso nicht vorgekommen sind oder die gewusst haben, diese Allgemeinbegriffe sind auf Kosten der Frauen konstituiert. Der Philosophie gegenüber konstatierte hingegen Foucault einen Zusammenbruch philosophischer Subjektivität und dann bemüht er sich als Autor, dem auch Rechnung zu tragen. Er versucht, seine Gedanken nicht zu exponieren, sondern sich gleichsam an sie heranzuschreiben, sie zu umschreiben, sie im Text entstehen zu lassen. Und man muss sich, glaube ich, vor Augen halten, wogegen das gerichtet ist. In seinem Jargon der Eigentlichkeit charakterisierte Adorno das bedeutungsschwangere Dröhnen von Heidegger und Co., in dem alleine der Tonfall schon anzeige, dass ein Gesagtes aus der Tiefe des Subjekts komme. Die eigentlichen Gebärden sich als Rede der ganze Mensch in der Pose existenziellen Ernstes. Und demgegenüber sozusagen versuchte Foucault in kritischer Absetzbewegung als Autor hinter seinen Text zurückzutreten. Scheute sich vor Setzungen. Anstatt das Wort zu ergreifen, hat er mal geschrieben, wäre ich von ihm lieber umgarnt worden, um jedes Anfangens enthoben zu sein. Also dieses Zurücktreten, dieses eher literarische Schreiben, kam aber dann doch nicht per se dem Feminismus zugute, wie man am Beispiel von Blanchot sehen kann. Ich glaube, man kann sogar sagen, dass die schreibende Auflösung des Autorensubjekts, dieses aktive sich bewusstlos machen, eine drastischere Form der Misogynie mit sich bringt, als sie im Tonfall der Galanterie des 18. Jahrhunderts mitschwingt. Von der Relativierung des Autorensubjekts führt keine direkte Linie zur Thematisierung des Geschlechterverhältnisses. Foucault verfasst ein ganzes Buch über Sexualität und sagt kein Wort über das Geschlecht. Subjektkritik à la Foucault war also noch keine feministische Kritik. Für den Feminismus fruchtbar gemacht hat sie dann schließlich Judith Butler, deren Arbeit eng an Foucault anschloss. Was konnte Foucault Butler anbieten? In ihrem Buch Gender Trouble, und ich beziehe mich auf dieses Buch und das Nachfolgebuch Bodies That Matter, da teilt sie zunächst Foucaults Kritik der Repressionshypothese, hat er das genannt, und er hat diese Repressionshypothese, also die Kritik daran, gegen die Prediger der sexuellen Befreiung entwickelt, gegen Wilhelm Reich und Herbert Marcuse. Daran knüpft Butler an und sie gibt ihn folgendermaßen wieder. Die genealogische Kritik lehnt es ab, nach den Ursprüngen der Geschlechtsidentität, der inneren Wahrheit des weiblichen Geschlechts oder einer genuinen, authentischen Sexualität zu suchen, die durch die Repression der Sicht entzogen wäre. Und Nachsatz, die zum Wohle der Menschheit bloß befreit werden müsse, statt festzuhalten, dass das längst geschehen ist, nämlich in Gestalt der Ausweitung des Sexuellen im Faschismus. Ende der 60er Jahre hat auch die beginnende Frauenbewegung festgestellt, dass die Triebbefreiungsideen keineswegs sich zu ihrem Vorteil entwickelt haben. Foucault hat jetzt in Butlers Augen angeboten, das Vorgängige, den Sexus, als Nicht-Vorgängiges zu entlarven und damit der gesellschaftlichen Zuweisung von Geschlecht den Boden zu entziehen. Und dann sagt sie, ja, und überall dort, wo Foucault sein eigenes Programm nicht durchhält, da kritisiere ich ihn. Zum Beispiel, einerseits möchte Foucault zeigen, sagt sie, dass es keinen Sexus an sich gibt, der nicht durch die vielschichtige Interaktion zwischen Diskurs und Macht hervorgebracht wird. Andererseits existiert aber anscheinend durchaus eine Vielfalt der Lüste an sich, die nicht als Effekt irgendeines besonderen Diskurs zu verstehen ist, sagt sie in Gender Trouble. Und damit, meint sie, sei Foucault nicht so weit von jenen entfernt, die er selber kritisiert. Sie macht das an einem Beispiel fest, Foucaults Einleitung zu den Tagebüchern von Herculine Barbin. eines im 19. Jahrhundert in Frankreich lebenden Hermaphroditen. Sie sagt, was der Foucault tut hier, ist eine Romantisierung. Romantisierende Darstellung, die beinhaltet, dass der zunächst als Mädchen aufgewachsene und dann im Erwachsenenalter zur Annahme einer männlichen Geschlechtsidentität gezwungene Babin vor dieser staatlichen Zwangsbehandlung eine glückliche Welt der Lüste hätte genießen können. Butler sagt demgegenüber, dass ein intersexuell bestimmter Körper keinesfalls als fähig zum Spiel der Lüste romantisiert werden darf, dass man aber an einem solchen Körper sehr gut feststellen kann, welche gesellschaftlichen Verfahren und Konventionen diese Form der Sexualität hervorbringen. Also ich referiere das auch, weil das eine der Passagen ist, wo sie sagt, dass queere Geschlechtsidentitäten insofern den herkömmlichen nicht positiv entgegengesetzt werden können, weil sie nicht das ganz andere der herkömmlichen sind. Also sie sagt, da gibt es eine Verbindung, das bildet sich aufeinander ab. Ihre Kritik an Foucault ist, dass er das nahelegen würde, dass sie selbst aber anstelle der Eindeutigkeit keine Vielfalt entdecken kann, wie sie schreibt, und dass es nichts zu feiern gibt. Stattdessen, schreibt sie, stehen wir vor einer fatalen Ambivalenz, die durch das prohibitive Gesetz hervorgerufen wird, das ungeachtet der Effekte fröhlicher Streuung nichtsdestoweniger in Herkulins Selbstmord gipfelt. Also sie skizziert ein Drama. Sie sagt, meiner Meinung nach ist die Sexualität, die nach Ansicht von Foucault und Herkulin außerhalb jeglicher Konvention stehen soll, gerade von diesen Konventionen geprägt. Gleichgültig, ob es sich hier um eine Sexualität vor dem Gesetz oder um eine widernatürliche Übertretung außerhalb des Gesetzes handelt, diese Einordnungen, sagt sie, treten stets innerhalb des Diskurses auf, der die Sexualität erst hervorbringt. Also ich mache nochmal diesen Bogen von der vernünftigen Allgemeinheit des Subjekts, war bei Foucault, der reflektiert auf die historischen Erfahrungen von Weltkriegen, Faschismus und Rassenbiologie, nur die Selbstdisziplin übrig geblieben. Und Butler fragt jetzt, wie sich dieses Subjekt zum Geschlecht verhält, welchen Ort darin das Geschlecht hat, wie die Differenz entsteht. Feministische Ansätze, die sich das angesichts des aufklärerischen Subjekts gefragt hatten, kamen zum Beispiel wie Andrea Mayhofer zu dem Schluss, dass im Vollzug der Gleichheit die Differenz entsteht. Die Autonomie, die Selbstbestimmung des Subjekts steht auf seinem eigenen Kopf, bestimmt sich nur selbst. Diese Autonomie ist Schein, sein Werden produziert die Geschlechterdifferenz. In diesen an die kritische Theorie angelehnten Ansätze werden beide Momente als widersprüchliches Verhältnis gefasst. Das Subjekt ist geschlechtslos, allgemein und es ist zugleich männlich. Nicht, weil es bloß konkreten Männern offengestanden hätte als individuierende Form, sondern weil sein Vollzug, seine Genesis, das Weibliche hervorbringt und zugleich dessen Unterdrückung verschleiert. Butlers Antwort auf die Frage nach der Entstehung des Geschlechts ist eine andere. Das Subjekt bei Butler ist immer schon sexuell bestimmt, es ist immer schon sein Körper und dieser Körper ist niemals geschlechtslos. Was sagt sie über das, wie dieses geschlechtlich bestimmte Körper-Ich hervorgebracht wird? Zuerst, glaube ich, muss man sagen, was bringt es nicht hervor, weil das ist Butlers eigene Argumentationsbewegung in Gender Trouble. Zunächst ist es nicht das anatomische Geschlecht. Es ist nicht die Biologie, die Geschlechtskörper und Subjektidentität hervorbringt. Wenn es nicht mehr das anatomische Geschlecht ist, das die Geschlechtsidentität determiniert, dann muss sie durch etwas anderes erzwungen werden. Und sie wird erzwungen, laut Butler, sie ist nicht frei wählbar. Denkt man, sagt sie, Zitat, den kulturell bestimmten Status der Geschlechtsidentität als radikal unabhängig vom anatomischen Geschlecht, wird die Geschlechtsidentität zunächst selbst zu einem freischwebenden Artefakt. Dass sie das nicht ist, das liegt für Butler auf der Hand. Andererseits kann die Kultur nicht auf dieselbe Art und Weise determinieren wie die Biologie, sonst hätte Butler mit ihrer Kritik nichts gewonnen. Ihr berühmtes Argument lautet daher, die Biologie hat noch nie determiniert. Im Gegenteil lässt die diskursive Praxis die Biologie bloß so aussehen, als hätte sie das. Die Biologie determiniert nicht, aber deswegen ist hier noch lange nichts frei wählbar. Butler fragt also, wie stellt sich der Zwang her? Nicht von Fall zu Fall, sondern regelmäßig. Und das ist schwierig bei ihr. Und ich glaube nicht, dass Butler die Herstellung von Geschlecht psychoanalytisch denkt. Und ich zweifle hier, weil es gibt sehr widersprüchliche, also ihre Ansätze sozusagen passen da nicht ganz zusammen. Einerseits verwendet sie viele Seiten in Gender Trouble und in Bodies That Matter auf die Debatte von Freud, von Lacan und ihre Garé. Und es gibt das ganze zweite Kapitel von Gender Trouble, da geht es um Verbot, um Tabu, um Aggression, um Angst und die Melancholie der Geschlechtsidentität. Andererseits spricht sie dann vom Gesetz, dessen Zitation, also dann gibt es eine sprachanalytische Wende, sie spricht vom Gesetz, dessen Zitation den Geschlechtskörper als reine, sich permanent wiederholende Gegenwart herstellt. Und sowas hat mit Psychoanalyse natürlich nicht viel zu tun. Das Annehmen des Geschlechts ist in Bodies That Matter, sagt sie, eine zitatförmige Strategie oder resignifizierende Praxis. Und weil Geschlechtsidentität und Subjektivität zusammenfallen, sagt sie weiter, das Ich und dessen Position werden lediglich sichergestellt, indem sie wiederholt angenommen werden, wodurch die Annahme kein vereinzelter Akt oder vereinzeltes Ereignis ist, sondern vielmehr eine wiederholbare Praxis. Die Ordnung bei Butler existiert und wird reproduziert insofern, als Subjekte sich in ihr wiedererkennen und durch wiederholte performative Gesten, nennt sie das, immer wieder aufs Neue ihre Plätze in ihr einnehmen. Was sind diese Gesten? Was ist die Form des Zitierens? Die Annahme des Ich ist bei ihr ein performativer Akt, der auf einer Oberfläche geschieht. Es gibt nur zwei bloß analytisch getrennte Ebenen, das, was zitiert und das, was zitiert wird. Es gibt kein Unbewusstes. Wir erschaffen uns selbst, aber wir haben keine Erinnerung daran, keine Geschichte. Es passiert nicht, sondern es ist immer schon stattgefunden. Das Ich ist leer, bloße Form oder anders fällt mit seiner Form zusammen. Es trägt keine Spuren dieses sich gemäß gemacht Habens. Bei Butler sagt sie, dem Ich gehen die verfestigten Praxen anderer Ichs voraus. Wo ein Ich vorhanden ist, das sich äußert oder spricht und damit eine Wirkung im Diskurs erzielt, da ist zuerst ein Diskurs, der dem Ich dann was aufzwingt. Das ist eine Figur, die kennt man aus der Gesellschaftskritik, wo die Gesellschaft kritisch-analytisch Vorrang vor dem Einzelnen hat. Dem Einzelnen vorhergeht, ihn als Einzelnen erst ermöglicht und so weiter. Seit Marx, die autonome Gestaltung der Welt ist bloß Schein. Aber Butler nimmt kein in sich widersprüchliches Verhältnis an. Die alten Hegelschen Begriffe haben es erlaubt zu denken, dass etwas es selbst und sein Gegenteil sein kann. Gleich und different zugleich. Butlers Begriffe sind in meinen Augen technisch eindeutig. Wie schon Foucault denkt sie das Verhältnis von Einzelnen und Ganzen nicht durcheinander vermittelt, sondern in den deskriptiv-funktionalen Kategorien von Abweichung und Entsprechung Plus und Minus. Während das Ich schon vom Ganzen der Matrix bestimmt ist, ist die Matrix nicht mehr als die Summe der Praxen der einzelnen Ichs. In der Soziologie nennt man so etwas Systemtheorie. Wobei das Ich ist bestimmt auch nicht ganz richtig ist, weil es ist primär die Instanz der bloßen, leeren Wiederholung von Zitationspraxen. Was es tut, sagt sie, ist mimetisches Nachahmen der Norm. Und ich habe mich hier natürlich gefragt, was versteht sie unter Mimesis? Und mein Eindruck ist tatsächlich, dass es sich um eine Abbildung handelt, Original und Kopie. Weil der Akt der Zitation kein Resultat hat außer dem neuen Akt, lagert sich sozusagen nichts ab und damit gibt es, wie bei Foucault, auf eine Art noch systematischer, keine Erfahrung, sondern nur die Wiederholung oder die endlose Kombination von bereits vorhandenen Elementen. Das Ich hat so keine Geschichte oder Entwicklung oder mit anderen Worten, es hat eine eigene Geschichte aus reiner Gegenwart. Das ist ein Versprechen. Eine eigene Geschichte bauen, keine Herkunft, kein Anfang, keine Tradition, bei Foucault keine Biopolitik, kein Geschlecht. Erinnert das an die Aufklärung? Berechtigterweise. Ich glaube, dass der Vorwurf, der Verrat an der Aufklärung, der Foucault, Butler und dem Poststrukturalismus entgegengebracht wird, vollkommen daneben liegt. Und umgekehrt diejenigen Recht haben, denen die Subjekthybris als allumfassende Machtmatrix auffällt. Das Versprechen auf ein Subjekt frei von Natur und Körper, Butler, oder eines, das als Effekt ganz leicht abgeschüttelt werden kann, Foucault, ist nicht antiaufklärerisch, sondern im Gegensatz eine wahrhafte Fortsetzung des Idealismus, von mir aus unter postfaschistischen Bedingungen. Vielleicht, um den Bogen zum Anfang zurückzumachen, handelt es sich bei den Poststrukturalisten gar nicht um Angreifer auf das Subjekt, sondern, wie Jochen Hörisch mal vermutete, eher um Partisanen einer Rettung des Subjekts. Jedenfalls haben Matrix und Diskurs eindeutig Qualitäten, die an das einstige Subjekt erinnern. Eine total gewordene Freiheit zur Schaffung, die nicht mehr an Ursachen gebunden ist. Also so eine Idee ist eigentlich nicht besonders neu. Es gibt eine ähnliche Beobachtung schon an Nietzsche. Sein Übermensch, hatten Adorno und Horkheimer gemeint, war der Versuch, unter den Bedingungen des Untergangs des aufgeklärten Subjekts einen Rettungsversuch zu unternehmen. Das hört sich bei Ihnen so an. Kants Prinzip, alles aus der Maxime seines Willens als eines solchen zu tun, der zugleich sich selbst als allgemein gesetzgebend zum Gegenstand haben könnte, ist auch das Geheimnis des Übermenschen. Sein Wille ist nicht weniger despotisch als der kategorische Imperativ, heißt es in der Dialektik der Aufklärung. Also ich bin zu wenig in Nietzsche bewandert, um das en Detail zu kommentieren, aber der folgende Satz macht die Position von Adorno und Horkheimer noch deutlicher. Beide Prinzipien zielen auf die Unabhängigkeit von äußeren Mächten, auf die als Wesen der Aufklärung bestimmte unbedingte Mündigkeit. Einerseits, hat Justin Mandel gezeigt, sind die Theorien von Foucault und Butler enorme Selbstermächtigungen gegenüber zweiter Natur, die Selbstbewusstsein und Vernunft der Bürger hinweggefegt hat und oder die zur Identifikation mit einem Geschlecht zwingt. Die Das-ist-ein-Effekt-Haltung erlaubt Auswege zu denken und eröffnet Hoffnung. Andererseits schlägt diese Selbstermächtigung der Wunsch, man könnte die Dinge doch noch einmal in die eigenen Hände nehmen, in genau das Gegenteil des Erhofften um. Der Text von Blumfeld, eine eigene Geschichte aus reiner Gegenwart stammt, geht nämlich weiter. Eine eigene Geschichte aus reiner Gegenwart sammelt und stapelt sich von selbst herum um mich. Der Ausweg ist vielleicht keiner. Der bloß zum Bewirkten gewordene Effekt ist die Anpassung, der das Bewusstsein von ihrem Vollzug verloren gegangen ist. In diesem Maße beteiligt sich Foucault an der Liquidation materialistischer Kritik, nicht weil an Außen Natur oder Wahrheit fehlen würde, sondern weil seine theoretischen Begriffe keine Möglichkeit für Erfahrung kennen. Ich würde sagen, bei Butler gibt es ebenfalls dieses Problem des Ineinanderkippens von Kritik und Affirmation, und das hat damit zu tun, dass sie dazu tendiert, Zitation als mechanisch, Mimesis als Kopie zu verstehen. Auf gewisse Weise lädt sie dazu ein, die Macht der heterosexuellen Matrix für so absolut zu halten, dass die psychische Realität davon nicht abweicht, der Effekt auch wirklich nur eine Spiegelung ist. Also sie würde dem sofort widersprechen. Sie sagt, es gibt einen Wiederholungszwang, aber er darf nicht total sein, sonst würde sich weder Abweichung erklären, noch hätte man etwas gewonnen gegenüber der Biologie. Zitat: Nur wenn in den Konstruktionsmechanismen der Geschlechtsidentität zugleich die Kontingenz dieser Konstruktion impliziert ist, ist der Gedanke der Konstruiertheit per se nützlich für das politische Projekt, den Horizont möglicher Konfigurationen der Geschlechtsidentität zu erweitern. Also sie sagt Kontingenz. Nur wenn in den Konstruktionsmechanismen der Geschlechtsidentität zugleich die Kontingenz dieser Konstruktion impliziert ist, dann kann man etwas tun damit. Sie sagt Kontingenz, statt das Wort zu gebrauchen, das im nicht poststrukturalistischen Vokabular die Grenze des Verallgemeinerns bezeichnet, nämlich Gewalt. Würde sie Gewalt sagen, würde der Satz nicht in politischem Optimismus münden können. Zum einen wird die heterosexuelle Matrix herbeizitiert, zum anderen kann sie nur verschoben, nicht verlassen werden. Weil sie, denke ich, und der Grund dafür, glaube ich, ist, dass Butler sich dieses Verlassen nur als individuellen Akt vorstellen kann. Nichts von all dem, heißt es im Bodies That Matter, ist so gemeint, dass Identität geleugnet, überwunden, ausgelöscht werden soll. Niemand kann der Forderung überwinde dich selbst ganz entsprechen, sagt sie. Und ich glaube, das stimmt. Niemand kann der Forderung überwinde dich selbst ganz entsprechen. Und es ist auch nicht gut, es zu versuchen. Aber interessant ist, dass sie sich das halt nur noch individuell vorstellen kann. Also sozusagen, sie denkt das gar nicht mehr kollektiv. Obwohl also dieses permanente, performative Zitieren bei ihr das Geschlecht in jedem Moment herstellt, kann es kein Jenseits des Zitats geben. Ist diese Hoffnung generierende Kontingenz gleichzeitig allmächtige Gewalt? Absolute Freiheit zur Entwerfung des eigenen Selbst und absolute Unterwerfung unter die Formen, in denen das vonstatten geht, fallen hier zusammen. Also Butler gelang es, das Geschlecht durch Verallgemeinerung abzuschütteln. Aber sie hat es eben auch verallgemeinert. Will man Geschlecht auf allgemeinster Ebene sichtbar machen, sagt man, dass die allgemeinste Ebene gar nicht allgemein ist, das Subjekt nicht geschlechtslos, die Gleichheit nicht voraussetzungsfrei oder dass die Freiheit männlich ist. Oder ich bringe an, sozusagen, um das zu kontrastieren, oder wie die Theoretikerin Roswitha Scholz es in ihrer Wertabspaltungskritik tut, der Wert ist der Mann. Aber Scholz behält gleichzeitig die Objektivität, die Geschlechtslosigkeit des Werts bei. Sie formuliert ein Paradox. Sie sagt, das Allgemeine ist geschlechtlich und es ist nicht geschlechtlich. Sie beharrt auf der Geltung dieser beiden Seiten, indem sie, bei ihr heißt das, auf die Gleichursprünglichkeit von Wert und Weiblichkeit verweist. Butler löst dieses Problem aber nach einer Seite auf. Weil bei ihr Subjekt und Geschlecht und ich vermute auch tendenziell Subjekt und Individuum zusammenfallen. Das von ihr angenommene Ich ist bereits geschlechtlich, womit es Butler gelungen ist, nicht zuerst das Allgemeine und dann die Ausnahme oder den Ausschluss feststellen zu müssen. Also das ist sozusagen ein ganz grundsätzliches feministisches Anliegen. Aber dieses bereits vergeschlechtlichte Ich hat aufgrund der Mechanik der Zitation keine Geschichte. Es könnte in jedem Moment etwas anderes sein. Das sind sozusagen die kritischen Möglichkeiten, die Butler eröffnet. Aber es ist auch gleichzeitig verewigt. Das ist der affirmative Anteil der Theorie. So ist es dann ganz folgerichtig, wenn Butler selbst sagt, über Identität, Subjekt und Geschlecht kommen wir nicht hinaus. Der Preis für diese Art der Zurückweisung des Postfaschismus, der Biopolitik, des Geschlechtskörpers, diese Art der Zurückweisung, die alles Vorgängige in den Diskurs reinholt, ist ziemlich hoch und er fällt Butler meines Erachtens politisch auf die Füße. Wenn alles auf derselben Ebene Abweichung und Entsprechung stattfindet, dann kann man nicht mehr gesellschaftliche Imagination und reale Individuen, imaginierte Wirklichkeit und tatsächliche Frauen unterscheiden. Man kann dann leicht anfangen zu glauben, dass etwa feministische Sprachnormen bereits eine substanzielle Veränderung der Sache, über die gesprochen ist, bedeuten. Also die Sichtbarmachung von Frauen, Lesben, Transpersonen und anderen in der Sprache ist wichtig. Aber man soll die Veränderung der Repräsentation nicht für die Veränderung der Sache selbst, die repräsentiert wird, halten. Wenn ich das aber in meiner Politik nicht unterscheide, dann kann ich maximal so etwas wie einen radikal-feministischen Zwischenraum erreichen, aber ich habe vergessen, was das Bessere wäre. Eine Überwindung der Notwendigkeit, dauernd um den radikal-feministischen Zwischenraum kämpfen zu müssen. Und es gibt noch etwas, bevor ich zum Schluss komme, und das ist sozusagen die Geschichtslosigkeit, die in der Theorie steckt. Und die Ignoranz, also Butler wurde ja von der Frauenbewegung immer vorgeworfen, sie ignoriert die eigene Geschichte der Frauenbewegung. Und ich glaube, dass also das stimmt, ne? Und das passt zusammen mit diesem eigenartigen, mit Foucaults Zugang, der sozusagen auf eine Art historisch und gleichzeitig geschichtslos ist. Weil bei ihm und noch mehr bei seinen Rezipientinnen sieht es so aus, als hätte es dieses biopolitische Subjekt immer schon gegeben. Als würde es aus dem 18. Jahrhundert oder gar aus der griechischen Antike stammen und kein Produkt der Dialektik der Aufklärung, kein Phänomen des 20. sein. Bei Foucault gibt es jetzt zwar nämlich eine relativ deutliche Aussage darüber, was sein Material ist, also dieser Komplex Vererbung, Perversion, Entartung, aber andererseits verlängert er seine Ergebnisse historisch nach hinten. Aus der Kritik des Subjekts, das den Willen zum Wissen hat und damit streng genommen kein Subjekt mehr ist, erfolgt die Annahme, dass es dieses Subjekt nie gegeben hat. Es ist nicht geschichtlich entstanden, sondern es war immer schon da. Bei Foucault beginnt die Bevölkerungspolitik im 18. Jahrhundert. Also es ist nicht, ist das, das tote Subjekt ist bei ihm nicht durch einen geschichtlichen Prozess hervorgebracht. Ich komme zum Schluss, ich fasse zusammen. Das Subjekt, mit dem wir es heute zu tun haben, ist nicht mehr das Aufklärungssubjekt. Denn dieses war gebunden an eine spezifische historische Situation, die sich radikal verändert hat. Das Subjekt, wie es sich in den poststrukturalistischen Theorien als Alternative zu Kant und Hegel und so weiter präsentiert hat, hat aber ebenfalls eine Geschichte und ist nicht bloß die neuere, bessere Erkenntnis vom Subjekt. Es ist eine theoretisch-kritische Reaktion auf die Biopolitik und das davon bestimmte Geschlechterverhältnis im 20. Jahrhundert. Daran, in der Art und Weise, wie Foucault und Butler den postfaschistischen Körper und sein anderes destabilisieren wollen, also man kann es vielleicht auch anachronistischer formulieren, wie sie Freiheit gegenüber dem Naturzwang erringen möchten, in dieser Art und Weise, da ist etwas zutiefst Aufklärerisches dran. Das ist keine Feier des Todes des Subjekts, sondern ein veritables Rettungskommando, der Beweis von Selbstbestimmung, Handlungsfähigkeit und Freiheit vom Geschlecht. Subjektkritik heißt aber in meinen Augen weder sozusagen dekonstruktive Aufhebung der Dialektik der Aufklärung zu betreiben, noch die Aufklärer so zu behandeln, als hätte die Geschichte ihre Kategorie nicht affiziert, sondern Reflexion darauf, wie es zu dieser Konstellation gekommen ist. Und hier bin ich jetzt am Ende. Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit.